Deutschlandfunk Kultur Studio 9. So langsam dürften unsere Filmkritiker und drinnen das Berlinale Schlafdefizit abgebaut haben. Also hoffentlich auch Anke Lewicke, die jetzt hier im Studio ist, um über die neuen Filme, die heute in die Kinos kommen, zu reden. Und immerhin der erste, um den es heute geht, der hatte auch während der Berlinale Premiere, Lars Kraumes Film Das schweigende Klassenzimmer vor 2500 begeisterten Zuschauern im Berliner Friedrichstadtpalast. Und im Zentrum steht eine Abiturklasse aus Stalinstadt, die 1956 auf eine besondere Idee kommt. Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute in Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Spinnst du jetzt völlig cool? Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Ja, und diese Schweigeminute, die als solidarische Geste gedacht war, die löst heftige Reaktionen aus, heftigere als erwartet. Dieser Film basiert auf einer wahren Geschichte. Anke Lewicke, wir werden jetzt erfahren, sie wird uns jetzt erzählen, was die Schüler und Schülerinnen in Stalinstadt, also dem heutigen Eisenhüttenstadt, da alles noch erwartet. Es ist ja nicht das erste Mal, dass im Kino die DDR rekonstruiert wird. Wie geht denn Lars Kraume vor? Na, ihm geht es hier vor allen Dingen um die Solidarität. Und die Schüler haben ja die Solidarität an der falschen Stelle und eigenmächtig für die jungen Autoritäten des Staates gezeigt. Und deshalb geht eben der Volksbildungsminister, kommt deshalb in die Schule und der Schuldige muss gestellt werden. Und wenn der nicht genannt wird, dann fliegt eben die ganze Klasse von der Schule. Und das ist eben eine ganz interessante Frage, ob die Gemeinschaft jetzt auch innerhalb der Klasse weiter funktionieren wird, ob da Solidarität herrscht oder ob sie sich eben den Autoritäten beugen. Und auch jenseits der ganzen, des historischen Kontexts bleibt das ja eine aktuelle Frage. Und Sie haben ja gefragt, wie Lars Kraume die DDR rekonstruiert. Und er hat ja auch schon in seinem letzten Film Der Staat gegen Fritz Bauer so ein Gespür gezeigt, damals für die BRD während der Wirtschaftsjahre. Und hier ist es auch ganz schön, wie er die Textur des jungen DDR-Staates erfasst. Stalinstadt war ja eine Vorzeige-Arbeitersiedlung und eben in der Architektur sollte ja so die Utopie des Staates auch verkörpert werden. Das meint Wohnraum für alle, aber der Wohnraum sah natürlich innen dann trotzdem gleich aus. Dann hat man im Gegensatz da wieder zu die Wohnung von Michael Gwistek, der so einen Anarchisten spielt. Und da drückt sich eben in der Inneneinrichtung schon sein ganzes freizügiges, chaotisches Denken aus. Da wird dann eben auch Rias gehört. Ja, und die Jugendlichen tragen eben so die Mode der damaligen Zeit. Das sind so richtige Rock'n'Roller und das sind einfach jugendliche Rebellen. Und dadurch, dass diese Ausstattung so präzise ist, wird eben die DDR vergegenwärtigt und das Ganze ist dann nicht so, es war einmal eine Erzählung, sondern die ganzen moralischen Fragen stellt man sich mit den Schüler und Schülerinnen ganz gegenwärtig neu. Das Ganze hört sich nach einem Ensemblefilm an und wenn man das Plakat sieht, da sieht man die ganzen Figuren aus dieser Klasse, alle jeweils mit einem roten Band über den Mund gezeichnet. Wie hält denn Lars Kraume diese vielen Figuren zusammen? Ja, bei einem Ensemblefilm gibt's ja immer die Gefahr, dass so die einzelnen Figuren einfach nur so Funktionsträger sind. Und das macht er wirklich ganz gut. Die haben schon alle eine Funktion, aber trotzdem noch ein Eigenleben. Nehmen wir mal den Volksbildungsminister, der wird von Burkhard Klausner gespielt. Der ist so die Inkarnation der Autorität. Dann haben wir aber wieder den Direktor der Schule, der wird von Florian Lukas gespielt. Und der kann mit seiner Autorität noch gar nicht umgehen. Also da merkt man einfach, ah, der ist deplatziert noch in seiner Uniform. Der muss sich das alles erst antrainieren. Was ich auch spannend finde, ist, dass über die Elterngeneration so die jüngste Geschichte Deutschlands verhandelt wird. Also wie ist die DDR mit den Nationalsozialisten umgegangen? Gab es da nicht auch noch Täter, die einfach weiter in hohen Posten gemacht haben? Also das, da ist der Film unheimlich vielschichtig aufgebaut und dann haben wir eben wieder diese jungen Menschen, die versuchen einfach sich auch an den Idealen der DDR abarbeiten. Auch teilweise davon überzeugt sind, aber gleichzeitig eben versuchen, Gerechtigkeitssinn zu entwickeln jenseits aller Ideologien. Von Stalinstadt blicken wir jetzt nach Moskau und Budapest und folgen Jennifer Lawrence, die nach einem Unfall ihre Karriere als Ballerina an den Nagel hängen muss, sich deshalb als Top-Agentin der sogenannten Sparrows-Spatzeneinheit ausbilden lässt. Vom heutigen Tag an werdet ihr zu Sparrows. zu Waffen in einem globalen Wettstreit um Macht. Ihr werdet in psychologischer Manipulation ausgebildet. Lerne, an deine Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Zieht eure Kleidung aus. Wenn wir mit dir fertig sind, existiert dein jetziges Ich nicht mehr. Tja, Anke Lewicke, haben sich solche Agenten-Thriller nicht mittlerweile überlebt oder hat die Action uns tatsächlich noch was Neues zu bieten? Ach, wenn es hier wenigstens mal Action gäbe. Ne? Die eine oder andere Verfolgungsjagd hätte den Film sicher ganz gut getan. Und letztlich bin ich ein bisschen enttäuscht. Jennifer Lawrence spielt ja diese Agentin, die früher eine Ballerina war. Und das ist ja eine Schauspielerin gewesen, die mal losgezogen ist und ganz eigenwillige junge Frauen gespielt hat. Und jetzt lässt sie sich hier zum Objekt der Begierde machen, zeigt eben viel nackte Haut, das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Politisch hat der Film überhaupt nichts zu erzählen. Der spielt eigentlich in einem luftleeren Raum, der Kalte Krieg, das ist hier alles nur so Zitat. Das Einzige, was bleibt, ist wirklich Charlotte Rampling, die haben wir hier als Ausbilderin gehört. Die spielt das alles mit so einer Ironie und Ironie ist genau das, was diesem Agenten-Thriller fehlt. Mit russischem Akzent spielt sie es auch noch. Die neuen Filme Red Sparrows und Das schweigende Klassenzimmer, beide im Kino. Die Empfehlung unserer Filmkritikerin Anke Lewicke geht offenbar eindeutig zugunsten des schweigenden Klassenzimmers.